Sommerspiele Schloss Sitzenberg 2016. Öden von Horvath, zur schönen Aussicht, nicht unbedingt das klassische Sommertheater. Ja, richtig. Wunderbar. Weil alles, was man unter Sommertheater verstehen mag, das gibt's ja. Und ich glaube, man sagt Alleinstellungsmerkmal. Ich finde es sehr verdienstvoll und wichtig, dass das Sommertheater nicht nur als ein Vorwand gesehen wird, dass man auch angenehm schön zum Heurigen geht, sondern dass man auch eine Botschaft mitbekommt. Das finde ich sehr gut. Warum haben Sie es ausgewählt? Die Thematik im Stück, hohe Arbeitslosigkeit, die Situation in den 20er Jahren, leichte Tendenz zum Rechtsextremismus oder zumindest rechts der Mitte oder sehr rechts der Mitte, sind doch durchaus auch Parallelen in unsere heutige Zeit. Ich finde es schön, ich finde es mutig. Der Thorberg hat seinerzeit geschrieben, eine brillante Komödie mit giftiger Tinte geschrieben. Und ich finde, das trifft den Kern der Sache. Bei so einer Produktion, wo es nämlich auch so menschelt, wie wir im Theater sagen, ist es ganz wichtig, dass die Leute miteinander können. Obwohl es einzelne Typen sind, die völlig konträr sind, aber trotzdem privat müssen sich die Kollegen verstehen. Das finde ich das Wichtigste. Die Charaktere sind ja schlimm. Das sind wirklich Lemuren, wo jeder nur seine eigenen Interessen versucht, irgendwie zu retten. Es macht mir besonders Spaß. Es ist unglaublich lustig, endlich mal wirklich eine böse Person zu spielen. Das macht so viel mehr Spaß als die guten Lieben. Das ist merkwürdig, nicht? Meine Figur ist so ein richtig grauslicher Horvath-Typ, ja, so ganz widerlich. Es ist herrlich. Und die einzige positive Figur ist die Christine. In Wahrheit ist es ja ein sehr kurzer Zeitraum, der beschrieben wird. Das sind 12 Stunden, es ist eine Nacht irgendwie, in der das Theaterstück spielt. Es ist für sie eine extreme Chance. In diesen 12 Stunden, glaube ich, lernt sie einiges fürs Leben und emanzipiert sich und wird zu einer eigenständigen Frau. Haben wir das alles in uns, glauben Sie? In uns allen steckt ja irgendwie wo was Böses, auch was Gutes, aber auch viel Böses, denke ich. Ich glaube, das sind irgendwie ein bisschen fast Archetypen. Diese Typen findet man in heutiger Zeit genauso. Ich glaube schon, dass das ein spezielles Portfolio ist, was man da auf der Bühne sehen. Das muss man schon dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen, das wäre Katastrophe. Also da wäre es, glaube ich, gar nicht mehr lebenswert. Nur mit solchen Typen wäre Katastrophe. Es gibt so manche Stellen, die sind wirklich beinhart. Ja, das sind wirklich ganz grauslich. Die Leute lachen trotzdem. Ich glaube schon, dass die Leute was mitnehmen. Ich glaube, ich kann mir sicher vorstellen, dass die Leute sagen, ich kenne so wen. Tolles Stück, toll inszeniert, tolle schauspielerische Leistungen. Und das Lachen bleibt dann im Hals stecken. Nicht? Wenn die Zeiten schlechter wären, wird der Mensch schlechter? Manche halten dann vielleicht wieder mehr zusammen, wenn die Zeiten schlechter sind. Nicht? Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nicht? Nur wer wagt, gewinnt. Ja? Und das gibt dem auch recht. Die Inszenierung ist super gelungen, finde ich. Die Rollen sind ausgezeichnet besetzt und sehr gut gespielt. Warum soll man sich nicht mal über so ein Stück drüber trauen? Wir haben heuer jetzt schon die Zuschauerzahlen vom letzten Jahr übertroffen. Den Leuten hat es gefallen. Sie respektieren vor allen Dingen die hohe Qualität des Ensembles. Mit dem ist jetzt wirklich ein anderes Kapitel aufgeschlagen mit dem Horvath. Jetzt muss man nächstes Jahr ein bisschen behutsam sein und schauen. Also es wird sicher nicht wieder ein Stück in dieser Intensität werden, klar, aber ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen, ja. Würde mich freuen, wenn das aufgeht. Ja. Herein, Christine. Herein. Schon wieder. Halt! Na, was denn, was denn, was denn? Herr Müller, ich verlange, aufgeklärt zu werden. Fragen Sie Papa und Mama. Keine Witzeleien! Ich habe die Dame im Tabaron gesehen, gehört, gefühlt, gekannt. Sie ist mir auf diesem Schoß gesessen. Sie hat mir dieses Kinn gekrault. Sie hat mir... Na, gute Nacht. Halt! Als Ehrenmann sind Sie zum Beweis verpflichtet. Abwarten. Ich warte nicht. Ich auch nicht. Bezahlen Sie den Sekt. Und sowas nennt sich Ebenbild Gottes. Christine! Christine! Christine! Oh. Was klopfst du denn da? Ich klopfe. Ich klappe und sie hört nicht. Sie hört nicht. Ich habe schon oft geklopft. Und bald wirst du ausgeklopft haben. Sie wird mich erhören. Du bist noch besoffen, was? Ich habe das Gefühl, als hätte ich meine Schuhe verloren. Kennst du das Gefühl? Apropos Gefühl, weißt du, was ich jetzt am liebsten tun würde? Das habe ich heute schon einmal gehört. Ja, auch gefühlt. Still. Da drinnen ist es still. Apropos still. Damals hat sich auch nichts gerührt. Damals, jener mit Krücken. Apropos Krücken. Es ist eigentümlich. Apropos eigentümlich. Was soll der Pinkel? Apropos Pinkel. Ich nehme meinen Abschied. Was? Apropos Abschied. Ich muss nämlich fort. Dringende Familienangelegenheiten. 5:07 Uhr. 5:07 Uhr? Sollten der Direktion doch meine überstürzte Abreise und Kosten erwachsen, so bin ich selbstverständlich bereit, für selber aufzukommen. Mit was denn? Oh, unberufen, unberufen. Ruhe! Hörst du? Halt! Das Maul! Hast wieder gewinselt. Christine, Christine. Hast wieder an der Tür gescharrt. Christine, Christine! Wer ist dieser Herr? Schleimer, Hund! Bitte stell mir diesen Herrn vor. Dieser Herr und ich, wir kennen uns nicht. Dieser Herr hat die Schamlosigkeit zu behaupten, mit der Dame von 12a vor einem Jahr in intime Beziehungen geraten zu sein. 12a? Dieser Herr besitzt die Schamlosigkeit, an meinem Ehrenwort zu zweifeln. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Wer? Apropos Ehrenwort. Hm. Ich zum Beispiel hätte die Dame von Nummer 12a kaum wiedererkannt. Und es ist doch erst ein Jahr dahin verflossen. Pardon? Pardon? Pardon, wären die Herren so freundlich, mir zu verraten, wie spät respektive früh es ist? Wir haben keine Zeiger. Uns fehlt jetzt jeder Sinn für Zeit. Ich verreise nämlich 5:07 Uhr. Mit der Dame von 12a? Es ist Mitternacht, Baron. Und Vollmond. Ich verbitte mir diesen ewigen Mond. In Amerika dürfte es regnen. Was gibt's denn? Was gibt's? Warum habt ihr mich so allein gelassen? Du hast so süß geschlafen. Dich zu wecken wäre herzlos. Gewiss. Herzlos? Ja, ja. Hat jemand was gesagt? Warum sagt denn niemand was? Gute Nacht! Guten Morgen! Plärr nicht! Es ist Nacht! Trassel! Ich hasse diese Witze. Ruhe! Die Gäste wollen schlafen. Gäste? Was für Gäste? Die sehen mich wohl zehnfach, diese besoffenen Gegenstände. Was für Gäste? Es gibt hier nur einen Gast und der bin ich. Es kann nur einer befehlen. Die anderen haben zu gehorchen. Ich verzichte auf Ruhe. Ihr seid doch meine Sklaven, nicht? Und wenn einer widerspricht, dann wird ihm die Zunge rausgerissen. Und wenn er nicht hören will, wird ihm das Ohr abgeschnitten. Und wenn einer nicht auf mich eingeht, dann... dann wird er kastriert. Man sollte das Irrenhaus anrufen. Das Telefon ist leider verdorben. So muss man es reparieren. Straßersklave, geh ein auf mich. Geh ein auf mich. Na, was ist denn hier los? Ah. Der reinste Revolution. Ah. Wer weitergeht, wird erschossen. Ein Gast. Ein Gast. Und was für ein illustrer Gast. Was hatte die dumme Kuh? Ich hab sie ganz vergessen, Herr Generaldirektor. Ich bin kein Generaldirektor! Sind wir sie nicht! Sehen Sie zu, dass Sie die Klappe kommen, besoffene Person! Mitten in der Nacht! Na, das ist schon räudig! Was war das? Wie war das Wort? Räudig. Dieses Schwein ist wohl verrückt geworden. Hm? Was ist denn das? Drei. Nein, vier. Es wird bald fünf. Schon fünf? Oh, Sie versäumen nichts. Ja, doch, doch. Steht die Guillotine. Steht die Guillotine. Verbiete Ihnen, die Dame von 12a mit Ihren unsittlichen Anträgen zu belästigen und wehren Sie königliche Hoheit, Baron! Dame? Was für Dame? Das geht dich nichts an. Strasser, sieh mir ins Auge. Ins Auge! Was für Dame? Ist das die? Habt ihr gelogen? Diese Kloake! Hinaus damit! Oder ich zerre sie an den Haaren herbei! Halt das Maul! Selber Kloake! Kusch! Und ich zertrete dich! Was hat er denn? Dieses Maul! Wie ein Lurch! Emanuel! Ohrfeige ihn! Jener Greis nicht. Ohrfeige ihn, Emanuel! Ada, ich habe es mir bereits überlegt, ob ich ihn züchtigen soll. Aber das Resultat wird erst eine Sekunde vor fünf veröffentlicht, sonst geht nämlich die Spannung flöten. Oh, dieser Kopf! Was kostet dieser Kopf? 7.000? Ja, zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Puff. Ich behalte meinen Kopf. Am Ende habe ich nämlich auch meinen Stolz. Adieu. Adieu! Adieu, du Kopf! Wenn nicht, dann nicht. Sieh dich aus, Herkules. Gott, wie neckisch. Nicht wahr? Oh, hier geblieben. Oh, Herkules. Lass mich an deinem Kinn riechen. Es duftet wie mein erstes Abenteuer. Zurück. Schon lange her. 30, 40, 50, ein halbes Jahrhundert? Wann wird denn Schluss? Schluss? Womit denn Schluss? Was für Schluss? Ich verstehe kein Wort. Es wird bald fünf. Geh ins Bett. Na, jetzt will ich noch eine Kleinigkeit trinken. Was Prickelndes. Du bist schon betrunken. Geh ins Bett. Au! Du musst mich zarter anfassen. Wir Frauen sind nun mal so. Ada! Du darfst keine Mutter beleidigen. Das Weib erfüllt durch die Geburt eine göttliche Funktion. Und ich habe mich geirrt. Sie ist keine Prostituierte. Sie kennt nur mich. Ich werde mich bei der Dame von 12a entschuldigen, dass ich so niedrig über sie dachte. Und sie wird mir die Wirtschaft führen. Ich werde ihr alles zu Füßen legen. Mich und das Hotel. Lüg nicht! Lüg nicht! Geh ins Bett! Es wird bald 6. Bald 7. Schau, Ada, ich bin jung, du bist alt. Wir wollen unsere Bindung, die uns viele reine Freude brachte, sanft lösen, um uns ohne bitteren Geschmack zurückerinnern zu können. Schau, Ada, ich bin jung, du bist alt. Au! Ein junger Mann, geleitet von einer erfahrenen Frau, ist derselben immer zu Dank verpflichtet. Schau, du darfst und kannst nicht verlangen, dass ein normaler, immerhin entwickelter junger Mann sich zeitlebens an dich kettet. Ich müsste mich ja zwingen. Aber das wäre wieder die Natur. Würdest du das bitte unterlassen? Du bist ein böser Mensch, Strasser. Du könntest dir einen erschlagen. Aber das wahre Gefühl kannst du nicht umbringen. Das wahre Gefühl. Oh, hier bleiben. Bitte, bitte, bitte hier bleiben. Geh ins Bett. Geh ins Bett! Ich bin es. Ich habe Ihre Briefe gelesen. Bitte, bitte, hier bleiben, um Jesu Christi willen. Ich dachte, endlich könnte man fort, ohne jemanden wiederzusehen. Wiederzusehen? Ja, wissen Sie denn, wer ich bin? Ja. Wer bin ich? Ich wohnte auf Zimmer Nummer 11. Vor einem Jahre. Und wer wohnt jetzt auf Nummer 11? Eine alte Frau. Tatsächlich? Ja. Wie einfach sich das sagen lässt. Eine alte Frau. Es ist doch so. Ja. Man sollte jung sterben. Mit der Zeit wird alles zwecklos. Glauben Sie, dass ich sehr hässlich bin? Möglich. Aber Sie kennen mich ja gar nicht. Ich kenne diese Stimme. Ich habe an der Tür gehorcht. Wissen Sie, ich bin nämlich eigentlich ganz anders. Aber ich komme nur so selten dazu. Warum erzählen Sie mir das? Bitte, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen helfe, Ihr Kind ohne Sorge. Ich habe keine Sorgen. Was? Ich danke Ihnen für Ihre... Das gibt's nicht. Mir hat der liebe Gott geholfen. Ja. Lachen Sie mich nur aus. Sonst kommt nämlich wieder wer. Ich habe geklopft und geklopft. Ich war bereits nahe daran zu verzweifeln. Aber nun wird alles gut. Halt! Ich fahre ja auch 7:05. Wir haben noch Zeit. Wer? Wir? Wir zwei, Christine. Wir. Ich bin nämlich kein Kellner, sondern Kunstgewerbler. Ob ich wieder zum Plakat finde, hängt lediglich von Ihnen ab. Ich verstehe kein Wort. Sagen Sie das nicht. Meinen Sie mich? Ich kenne nur eine Christine. Oh, ist das dieselbe Christine, die sich hier vor ungefähr einem Jahr für den Herrn mit dem Chrysanthemenstrauß interessierte? Wahre Liebe gibt es nur einmal. In seinem Leben bekanntlich nur ein einziges Mal den Menschen trifft, mit dem man zusammengehört, bis über das Grab. Bitte, lachen Sie mich nicht aus. Wir zwei müssen uns schon mal begegnet sein. Ja, wir haben uns sogar schon geliebt. In unserer letzten Inkarnation. Ich bin nämlich Buddhist. Vor 1000 Jahren waren Sie ein Ritter und ich war Ihr treuer Knappe. Ich denke nicht daran, was ich vor 1000 Jahren war. Hoppla! Hat er schon wieder geklopft? Kerl! Du klopfst ja 1000 Jahre! Rühr mich nicht an! Terrorist! Er leidet nämlich unter Verfolgungswahn. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Halt! Halt! Na? Wohin? Ich wollte gerade auf das Klosett. Aber Kleines, wer wird denn noch daran denken, dass ich mich gestern nicht ganz korrekt benahm? Ich weiß, was ich gehört, doch es ging mir zu nahe, dass du dich mit solchen Kerls... Wir kennen uns zwar aus dem Tabarin, aber ich bin der Letzte, der kein Verständnis dafür hätte, dass ein unbescholtenes Mädchen mit gutem Kern dank der schönen Aussicht auf die schiefe Ebene kommt. Schwamm drüber, das Kind soll einen ehrlichen Namen haben. Meinen Namen, nur nicht verzagen. Du wirst noch eine rechtschaffene Hausfrau mit Gefühl für das Familienleben. Ich sehe mich schon im eigenen Geschäft und ich sehe dich schalten und walten in Küche und Keller. Du erinnerst mich manchmal an meine selige Mutter. Arme Kleine, bist du ein gefallenes Mädchen, doch ich leite dich retour in die bürgerliche Atmosphäre. Na, was sagst du? Pardon! Ich habe alles gehört! Es ist menschliche Pflicht, die Dame zu warnen. Dieser Herr liebt aus platter Gewinnsucht. Es riecht nach Heiratsschwindel. Wie kommen Sie mir vor? Ich bin Baron von Stetten. Ich weiß nicht, ob Gnädigste meinen Namen schon gehört haben. Es ist immer tragisch, wenn ein großes Geschlecht erlischt, Christine. Da keine Hoffnung besteht, unser Geschlecht auf natürliche Weise zu verlängern, bitte ich um die Erlaubnis, Ihr Kind zu adoptieren. Wollen Sie Baronin werden? Wie selbstlos. Ja, ich bringe ein Opfer. Es ist klar, dass ich durch die Heirat mit einer nicht standesgemäßen Person auf den Umgang mit der besseren Gesellschaft werde verzichten müssen. Auch mit 7000? Verzichte. Der würde doch alles nur verspielen. Den ganzen lieben Gott. Auf ein Blatt. Ich habe ausgespielt. Ich kenne keine Karten mehr. Vorausgesetzt, dass mir jemand hilft. Wollen Sie Baronin werden? Sagen Sie ja. Sag nein. Sie selbst soll entscheiden. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Wir Modernen haben gelernt, auch im Weibe den Menschen zu achten. Nur der Mensch zählt. Also entscheiden Sie. Hier Baron von Stetten, hier Müller, hier Chauffeur, hier Kellner. Ich bin kein Kellner. Was denn, Fotograf? Still! Ich überlege. Tu nicht so blasiert. Sie sind keine kalte Frau. Lachen Sie mich nur aus. Ich wähle. Ich bin ein Mann. Kein degenerierter Idiot. Das Weib will genommen werden. Sie gehören geköpft. Es wird bald 5. Köpfe ihn. Aber schmerzlos. Christine, mach einen Bogen um diese Gala-Uniform. In ihr steckt ein Zuchthäusler. Wärst du in Portugal gewesen, hätte man dich gehängt. Vielleicht begnadigt. Zu lebenslänglich im Zuchthaus. Aber ohne Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Nicht wahr, Sie, Gala-Uniform? Was willst du denn von mir? Fräulein, es ist gut. Ich bin ein Zuchthäusler. Ich saß 6 Jahre, weil ich einen erschlagen habe. Nicht Mord, Fräulein, Totschlag. Bitte, es gibt ja nichts, was einem nicht zustoßen könnte. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Alles gelogen, Christine, von A bis Z. Kuss! Ja, du hast recht. Was ich dir antat, ist ein perfideres Verbrechen als Mord. Wie kommen Sie denn zu dieser Behauptung? Jeder von uns trägt die gleiche Schuld. Pardon, aber es war mein Plan. Quatsch! Ja, wir haben ihn alle unterschrieben. Wir alle fühlen uns verantwortlich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Das haben wir alle nicht. Würden die werten Herren Reue spüren, hätte mir nicht der liebe Gott geholfen? Jawohl. Ja, jederzeit. Das war niedrig, Fräulein. Ich würde keine Reue spüren, hätte dir nicht der liebe Gott geholfen. Gesinnungsschuft. Er kann nicht lieben. Er ist überhaupt kein Mensch. Wo bleiben denn die Ideale? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich dich nun liebe, weil du 10.000 Mark hast. Ich hätte auch keine Reue empfunden ohne diese Summe. Du kannst doch nicht von einem verlangen, der wirtschaftlich zugrunde gerichtet worden ist, dass er sich in eine Bettelprinzessin verliebt. Aber das Kind. Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich dich ewig liebe, nur weil du ein Kind von mir hast. Ja, das ist wahr. Aber ich wäre fast zugrunde gegangen. Ich hätte dir nicht helfen können. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuche ist der Vater verpflichtet. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Man sollte ein besseres Gesetzbuch schreiben. Das wäre das Ende der Familie. Wenn schon. Und das Ende des Staates. Wenn schon. Es gibt einen lieben Gott. Aber auf dem ist kein Verlass. Der hilft nur ab und zu. Die meisten dürfen verrecken. Man müsste diesen lieben Gott besser organisieren. Man könnte ihn zwingen. Und dann auch gleich auf ihn verzichten. Man soll nicht an ihn glauben. Man muss. Bleib bei mir. Der Zug fährt in einer halben Stunde. Wer sich beeilt, könnte in 10 Minuten am Bahnhof sein. Und mir ist noch immer, als müsste ich den Zug versäumen. 13 ist meine Glückszahl. Und Christine wohnt auf 12a. Du wirst den Zug versäumen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich werde nichts versäumen. Wenn mich mein Kind nicht mehr braucht, so komme ich dich vielleicht besuchen. Sollte es dann noch eine schöne Aussicht geben.